Das Gehäuse der Hörigkeit. Soziologische Kritik, Kritik der Soziologie. Wir dokumentieren einen Vortrag von Andreas Peham, gehalten im November 2015 am Institut für Soziologie in Wien. Unter dem Titel Untergangster des Abendlandes analysiert er autoritäre und rassistische Mobilisierungen in der Postdemokratie von FPÖ bis Pegida und widmet sich dabei dem Versuch einer Erklärung von neuen Dynamiken und Schlagrichtungen der Rechten in Europa. Ich muss mich eingangs gleich entschuldigen, es ist momentan sehr viel los. Ich bin, wie die meisten ja wissen, in der Rechtsextremismusforschung, das heißt auch Beobachtung, tätig. Und gerade die letzten Wochen, Monate waren geprägt von einer enormen Dynamik im österreichischen Rechtsextremismus. Wir sind, ja kurz gesagt, kommen kaum nach mit dem Beobachten, mit dem Auswerten, mit dem Anzeigen und so weiter. Das bringt mich sozusagen von der Entschuldigung, dass vielleicht heute manches ein bisschen disparat wirkt, dann gleich zum Thema. Sozusagen diese aktuellen Mobilisierungserfolge der extremen Rechten, jetzt nämlich auch auf der Straße, vor allen Dingen in Deutschland, hier Ostdeutschland, Sachsen, aber auch zunehmend in Österreich, ist ja der Ausgangspunkt unseres heutigen Abends unter dem Titel Untergangster des Abendlandes. Glaube ich, bekannt, Formulierung, die auf Karl Kraus zurückgeht. Er hat sie also mit Untergangster so Leute wie Oswald Spengler bedacht, der in das Buch Der Untergang des Abendlandes, also einer der wichtigen präfaschistischen Gegenintellektuellen, einer, der mit den Weg bereitet hat zum Erfolg, sozusagen ideologischen Erfolg, gerade unter den akademischen Schichten des Nationalsozialismus. Wie gesagt, ausgehend von der beunruhigenden Beobachtung, dass sich zuerst im virtuellen Raum, aber eben zunehmend auch auf der Straße, der Rechtsextremismus in fast ganz Europa zu einer, wie ich mittlerweile meine, immer breiter werdenden, ja, nennen wir es neuen sozialen Bewegung entwickelt hat. Ich muss dazu sagen, um hier etwaige Diskussionen gleich abzukürzen, ich habe kein normatives Verständnis von neuen sozialen Bewegungen. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass die sich eben antiemanzipatorisch bis rechtsextrem äußern können. Aber das wäre eines der Themen, die wir zum Beispiel diskutieren können. Diese Frage, ist es eine soziale Bewegung? Wie gesagt, ich stelle das einmal in den Raum und mag daran anknüpfen, der Frage nachgehen, was hinter der paranoiden Vorstellung von einer angeblichen drohenden Islamisierung und, das ist wichtig, das tritt, ich würde sagen, 90% der Fälle gemeinsam auf, nicht immer so deutlich, der dahinter steckenden jüdischen Weltverschwörung. Also die Frage, was sich hinter dieser Vorstellung, die ich als paranoid bezeichne, tatsächlich verbirgt. Ich behaupte oder stelle mal weiter in den Raum, dass das antimuslimische Feindbild mittlerweile ähnlich dem antisemitischen Züge eines, wie Shulamit Volkov das formuliert hat, eines kulturellen Codes angenommen hat. Mit so einem kulturellen Code lassen sich heute die verschiedensten, disparaten und bis zur viel zitierten Wut gesteigerten Stimmungen transportieren und die massiven Erfahrungen von Entfremdung imaginär am fremdgemachten muslimischen anderen bewältigen. Nicht zuletzt dank begünstigender Medien- und Elitendiskurse wurde Islamisierung zum wirkmächtigen Mythos. Als solcher kommt diesem Mythos heute, wie ich meine, eine zentrale Bedeutung in der ideologischen Vergesellschaftung zu. Was meint ideologische Vergesellschaftung? Kurz zusammengefasst, ja, die von uns allen abverlangte, eben notwendige Selbstverknüpfung mit den herrschenden Strukturen. Die These ist eben hier schon in den 90er Jahren formuliert, dass Rassismus diese Einordnung erleichtert, ja, weil er eben Machtzuwachs bedeutet. Und ich meine eben, dass der anti-islamische Mythos, wenn man so will, dass eben ihm heute diese zentrale Bedeutung bei der Erleichterung dieser Einordnung in Herrschaft zukommt. Insbesondere erlaubt es dieser Mythos, den ihm, wie Rainer Just das formuliert hat, Double Bind zwischen Ordnungsliebe und Systemhass verfangenen oder verstrickten, also ihm erlaubt es der Mythos, seine rebellischen oder ihre rebellischen Impulse mit dem Autoritarismus zu versöhnen. Also das, was Erich Fromm als autoritäre Rebellion bezeichnet hat. Die Untergangster des Abendlandes mobilisieren immer mehr Menschen und verwandeln deren Ängste, und hier vor allen Dingen die Ängste vor sozialem Abstieg oder die Angst vor Verarmung, in Hass. Also aus Angst wird Hass, die Angst vor Verarmung wird zu Hass auf die Ärmeren verwandelt. Das geringfügig modifizierte rassistische Ressentiment, das sich nun weniger gegen Ausländer richtet als gegen Moslems, findet rasante Verbreitung auch außerhalb der eigentlich rechtsextremen Milieus. Dem Schlachtruf Kampf der Islamisierung folgen nun Menschen, die davor den Kampf gegen Überfremdung als rassistisch abgelehnt hätten. Neben seiner zunehmenden Massentauglichkeit kommt dem modifizierten rassistischen Feindbild eine einigende politische Funktion zu. Das ist eines der Themen oder Thesen auch des Buches, das der Lukas gezeigt hat, die extreme Rechte in Europa, sozusagen, wo ich versucht habe nachzuzeichnen, wie die extreme Rechte, die ja eigentlich ja, vor allen Dingen immer nationalistisch, partikularistisch war, was es eben verhindert hat, dass sie zu einer europäischen extremen Rechten wird, nun gegen den gemeinsamen Feind sozusagen die nationalen Partikularismen, auch die historischen Erbfeindschaften überwunden hat. Oder wie Heinz-Christian Strache das einmal formuliert hat, wir sind europäische Brüder, weil wir nicht islamisiert werden wollen. Ich fürchte nur, dass es zumindest für einen Vortrag die Zeit nicht ausreicht, auf diesen Aspekt einzugehen. Ich kann aber gern in der Diskussion über diese einigende Funktion des antimuslimischen Feindbildes gern noch etwas sagen. Seinen Ausgang nahmen die seit gut einem Jahr in Deutschland und Österreich, also ich beschränke mich jetzt einmal auf diese beiden Länder, wir können gerne aber in der Diskussion auch über andere europäische Länder sprechen. Also seinen Ausgang nahmen die seit einem guten Jahr hierzulande und in Deutschland zu beobachtenden, eben auch auf der Straße zu beobachtenden, rechtsextremen Mobilisierungen am, wenn man so will, virtuellen Stammtisch. Und damit meine ich die neuen sozialen Medien, allen voran Facebook, jenem zentralen Umschlagplatz für Gerüchte, über die fremdgemachten anderen, natürlich zu 99% feindselige Gerüchte, abwertende Gerüchte. Hieran möchte ich auch schon eine weitere These knüpfen, die am Montag im republikanischen Club waren. Entschuldigen bitte die Wiederholung. Ich meine, dass das Internet bzw. die neuen sozialen Medien dem Rechtsextremismus entgegenkommen, also aufgrund ihrer inneren Struktur. Denn die Ansprachen, die Anrufungen des Rechtsextremismus informieren nicht, sondern sie hämmern in Endlosschleifen ein. Nämlich was hämmern sie ein? Ja, die Wahrheiten, die von der Lügenpresse unterdrückt werden. Sie argumentieren nicht, sondern sie mythologisieren. Dementsprechend sind rechtsextreme Diskurse durch den Vorzug der oratorischen Form gekennzeichnet. Sie wenden sich auch in schriftlicher Form nicht an Leser und Leserinnen, sondern an Zuhörerinnen. Diese Eigenschaft vermag es nun meiner Meinung nach zu erklären, warum das Internet und insbesondere die neuen sozialen Medien so attraktiv auch und gerade für Rechtsextreme sind. Sie erlauben es nämlich, jenseits der vermittelten und zeitversetzten Beziehung über den Text, also wie das sozusagen klassischen Leseprozess erfolgt, vielmehr direkt mit dem Publikum in Kontakt zu treten und eine nun eben virtuelle Masse, aber wie ich meine, mit den gleichen entsprechenden regressiven Eigenschaften wie die Masse in der Realität zu bilden. Die virtuellen Gegenwelten oder Massen sind gekennzeichnet durch ein bipolares Deutungsschema, welches mittels der Reduktion von Komplexität Entlastung bietet. Eines der ganz wichtigen Funktionen des Rechtsextremismus und hier vor allen Dingen des Antisemitismus. Diese Orientierungsfunktion erklärt die Erfolge so einer Agitation in Zeiten massiver Anomie und Krisenhaftigkeit. Aber schon Sigmund Freud wies darauf hin, dass nicht erst die als bedrohlich erlebte Realität, sozusagen, es wäre heute aktuell die Krise, sondern dass schon der Schrei, wie Freud es formuliert hat, dass Thron und Altar in Gefahr sind, also die alten Autoritäten, dass schon der Schrei oder die Behauptung, sie seien in Gefahr, ausreiche, um insbesondere die an Herrschaft ganz eng, sogar libidinös gebundenen Subalterne, wie Freud sagt, in Panik zu versetzen. Und diese Formulierung mit der Panik müssen wir wörtlich nehmen. Ich erinnere an Theodor Geigers sehr wichtiges Buch über den Nationalsozialismus, Panik im Mittelstand. Ja. Und auch seine These schon auf den Punkt gebracht, was hauptverantwortlich war für die Durchsetzung des Nationalsozialismus. Je stärker sich jemand mit Thron und Altar, also mit den alten gesellschaftlichen Autoritäten identifiziert, desto panischer und damit auch irrationaler und paranoider reagiert er oder sie auf tatsächliche oder angebliche Gefährdungen dieser Autoritäten. Deren Schwächung in sozialen Umbruchszeiten, wie der, wie ich meine, gegenwärtigen, mobilisiert die autoritär-rebellischen Aggressionen gegen sie. Im Kampf gegen die alten und schwach gewordenen Autoritäten unter der Beibehaltung des autoritären Gesamtzusammenhangs hat die pseudo-revolutionäre Pose des Rechtsextremismus ihren Ursprung. Schauen wir uns in einem nächsten Punkt die Inhalte dieser Mobilisierungen an. Wie gesagt, es sind auf der einen Seite vom Facebook ausgehende lose Zusammenhänge wie Pegida in Deutschland. Das war eine Facebook-Gruppe von 50 Personen zunächst. Es sind auf der anderen Seite auch Parteien wie die FPÖ, die es aber vermocht haben, über Vorfeldorganisationen, über publizistische Zusammenhänge, über Seilschaften, hier vor allen Dingen Burschenschaften und dann natürlich die Identitären, die hier, wie ich meine, arbeitsteilig mit der FPÖ agieren. Gleiches gilt für Pegida, auch in Österreich. Den Unterschied zwischen Deutschland und Österreich können wir gern diskutieren, vor allen Dingen was die rechtsextremen Artikulationsformen betrifft. Die Inhalte sind hier wie dort dieselben. Ich denke mal, wir werden uns relativ schnell einig sein über die rechtsextremen, offen rassistisch, offen antisemitischen Inhalte. Nicht nur jetzt, was die Ablehnung betrifft, sondern auch sozusagen eben die Offensichtlichkeit. Ich würde eher sozusagen das Neue an diesen Mobilisierungen jetzt diskutieren oder zur Diskussion stellen. Zunächst mal sozusagen das, was nicht offensichtlich rechtsextrem ist. Und das am Beispiel vielleicht der Positionen von Pegida. Ich werde da jetzt nicht alle referieren, sondern nur das sozusagen Nicht-Rechtsextreme, das, was ein bisschen überraschend erscheint. Zunächst das Bekenntnis zur sexuellen Selbstbestimmung. Das ist für extreme Rechte, wie ich meine, doch sehr überraschend. Die Überraschung verfliegt aber rasch, wenn wir bedenken, gegen wen sich das richtet. Ja, wie fast alles in diesem Papier, nämlich gegen fremdgemachte Muslime. Das heißt, das Bekenntnis zur sexuellen Selbstbestimmung hat hier instrumentellen Charakter. Genauso hält es sich meiner Meinung nach mit dem Bezug auf das christlich-jüdisch geprägte Abendland. Darauf bezieht sich eben Pegida positiv und trotz dem noch sehr starken Widerstand des burschenschaftlichen Kerns der FPÖ versucht das auch die FPÖ hier sozusagen sich instrumentell eben sowas wie eine christlich-jüdische Abendlandkultur anzueignen zum Zwecke der Verteidigung. Wir haben es hier offensichtlich zu tun mit einer Geschichtsgliederung, mit der wohl den Antisemitismus-Vorwürfen, denen ja Rechtsextreme, wie wir gerade zuletzt auch wieder gesehen haben, bei der Susanne Winter immer wieder zu Recht konfrontiert werden. Ich bin, glaube ich, auch bekannt dafür, es nicht zu tun, ich betone es noch einmal, ohne die Existenz des islamisierten Antisemitismus, des Antisemitismus unter Muslime, Musliminnen leugnen zu wollen. Der eigene verleugnete Antisemitismus wird, wie ich meine, von den meisten Islamkritikern, Islamkritikerinnen auf die muslimischen anderen projiziert und dort verfolgt. Ich glaube, gerade in Österreich haben wir ja mit der FPÖ ein sehr eindrucksvolles Beispiel für diese These. Ja, dass es, also FPÖ bekanntlich die Partei des dritten Lagers, die Partei des völkischen Nationalismus, der ja, ideologisch und personell der Entstehungsort des eliminatorischen und exterminatorischen Antisemitismus war, Stichwort eben Burschenschaften. Genau diese Partei, wie gesagt, wirft den Muslimen jetzt kollektiv Antisemitismus vor. Also wir können hier wirklich davon sprechen, wir haben es hier zu tun mit dem Versuch, wie ich meine, mit der Wahrheit zu lügen. Also es stimmt, es gibt Antisemitismus natürlich unter Muslimen wie unter anderen, gerade in der globalisierten Welt, aber wenn es die FPÖ macht, lügt sie mit der Wahrheit. Eine weitere Forderung, die ist aber vielleicht nicht so neu und wenig überraschend, das kennen wir schon länger vom Rechtsextremismus, das ist die Forderung nach Ausweitung der direkten Demokratie und genau darum geht es auch in meinem Beitrag für den Band 1 Rechtsextremismusforschung, nämlich inwieweit diese scheinbar demokratische Forderung noch verstärkten Einbau plebiszitärer Elemente, inwieweit die wirklich demokratisch ist. Es wird bei Pegida gleich ja am Anfang deutlich gemacht, weil man bezieht sich hier unmittelbar auf das berüchtigte, auf die berüchtigste Volksabstimmung in der Schweiz, nämlich über den Bau von Minaretten bzw. Moscheen. Und gerade dieses Beispiel wird immer wieder hergenommen als Beleg für den undemokratischen Charakter oder formulieren wir so, als Beleg für die Tatsache, dass nicht jede Forderung nach Ausweitung der direkten Demokratie auch schon demokratisch ist. Ja. Also dass Demokratie gerade nach dem Nationalsozialismus nie nur Form ist, sondern vor allen Dingen Inhalt ist. Und das heißt Rechtsstaatlichkeit, sogenannter Minderheitenschutz, Religionsfreiheit, verfassungsmäßig garantierte Freiheiten. Ich meine, dass eben diese Forderung nach einer Ausweitung der direkten Demokratie, die wie gesagt zum aktuellen Repertoire des Rechtsextremismus sowohl als Partei als auch als Bewegung gehört, dass diese Forderung tatsächlich heute nur erhoben wird vor dem Hintergrund der schon erreichten rechten, konservativen bis, würde ich meinen, fast schon rechtsextremen Hegemonie. Wenn es anders aussehen würde, würden auch diese Forderungen weniger werden, wie ich meine, also im Fall einer Gegenhegemonie von links. Diese Demokratie, wie gesagt, wird von rechts nicht mehr direkt angegriffen, sondern wie ein Kollege, ich glaube, es war der Minkenberg, Entschuldigung, ich habe das Zitat jetzt nicht mit, aber in Deutschland einmal es formuliert hat, sie soll umgewandelt werden in eine Ethnokratie. Oder wie die extreme Rechte, gerade auch die Identitären das selbst nennen, in eine identitäre Demokratie, eine, oft wird sie auch organisch genannt, oder eine wahre Demokratie. Also das heißt, die extreme Rechte heute ist offensichtlich, und das macht auch ihre Bekämpfung so schwer, weil sie offensichtlich nicht mehr antidemokratisch ist. Wie gesagt, mit der Demokratie als Form hat man sich arrangiert, aber eben nicht mit ihren zentralen Inhalten. Und das, wie gesagt, zu vermitteln, auch in der politischen Bildung, in der präventiven Arbeit gegen Rechtsextremismus, wo auch immer, ist gar nicht so leicht, weil man sehr schnell sozusagen in das Lager des Undemokratischen gedrängt wird, ja, weil man ja die Ausweitung der direkten Demokratie nicht will. Ja. Ein weiterer Aspekt, der wenig überraschend ist, ist der antifeministische, wobei vor dem Hintergrund, was wir auch sowohl bei Pegida als auch bei FPÖ haben, des Vorwurfes der Frauenfeindlichkeit, der Frauenunterdrückung an Muslime, ist das dann schon noch einmal interessant, dass an einem anderen Punkt man, und ich verwende jetzt bewusst die Formulierung Mann, sich gegen das Zitat wahnwitzige Gender Mainstreaming, oft auch Genderisierung genannt, und dass die Rede eben von der Geschlechtsneutralisierung der Sprache und so weiter, wogegen man sich verwehrt, auch das kennen wir von der FPÖ. Wie gesagt, das ist jetzt unmittelbar nichts Neues, verweist auf sowohl im Fall der Pegida wie im Fall der FPÖ auf einen männlichen Überhang im Anhang. Bei Pegida sind die Zahlen doch noch deutlicher, also um die 80%. Bei der FPÖ ist momentan das Verhältnis so 60-40. Je jünger, desto mehr geht es auseinander. Ja, also bei den 14- bis 19-Jährigen ist das Verhältnis 30-9 gewesen bei der letzten Nationalratswahl. Also warum das so ist, können wir, wie gesagt, auch diskutieren. Ich habe da nur Vermutungen oder Thesen. Hier und hier trifft sich auch auf der Straße, wir haben das am Samstag in Wien gesehen, trifft sich sozusagen diese Bewegung von rechts mit einer Bewegung, ich will nicht sagen von links, aber zumindest die so tut, wie wenn sie von links käme, die sogenannten Montagsmahnwachen, beziehungsweise dort, wo sie dann in Sektenhafte abgeglitten sind, die sogenannten Freemen oder One People's Trust, so wie die Reichsbürger in Deutschland in Österreich heißen. Also das sind Menschen, das vordergründig schaut das anarchistisch aus, libertär, also die den Staat ablehnen, aber nämlich der Grund ist sozusagen der falsche. Sie behaupten nämlich, es ist eine geheime Verschwörung, der Staat ist kein Staat mehr, es ist quasi eine Firma, ja, gekauft, von wem auch immer. Also bei den Reichsbürgern in Deutschland wird das deutlich formuliert, die Freemen sind da ein bisschen, die sich eben noch ein bisschen linker alternativ geben, sind ein bisschen zurückhaltender, eher deutender eher an. Mit diesem Milieu und sozusagen und über dieses Milieu glaube ich auch, oder zu diesem Milieu gibt es tatsächlich eben personell Verbindungen, sowohl in Dresden als auch in Wien oder Graz. Man geht eben gemeinsam auf die Straße, beziehungsweise publiziert gemeinsam, das wäre in Österreich die Zeitschrift Info direkt. Und was man gemeinsam eben auch hat, ist eine pro-russische Ausrichtung, eben Putin-Hilf-Rufe in Dresden, auch die Montagsmahnwachen, die es, wie gesagt, hier auch in Wien gegeben hat, auch dort konnte man Ähnliches vernehmen. Also wie gesagt, der Anti-Amerikanismus, der Anti-Zionismus, pro-russische Position verbindet hier oder ist sozusagen das, bildet hier den Übergang zwischen diesen beiden Milieus. Beide haben, das haben sie eben auch gemeinsam, sozusagen ihre Herkunft in den neuen sozialen Medien, vor allen Dingen Facebook, und eine, wie ich meine, bestimmte verschwörungsmythologische Sicht auf die Welt, beziehungsweise auf sich selbst als Opfer von ja, den Herrschenden, den geheimen Hintergrundmächten. Ich möchte nun ein bisschen sozusagen zu den vielleicht Ursachen, klingt ein bisschen irreführend, ich würde eher von begünstigenden Variablen sprechen. Wir können eben hier nicht monokausal denken. Ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Eine, wie ich meine, ganz zentrale begünstigende oder wichtige begünstigende Variable des Rechtsextremismus, eben seine aktuellen Erfolge, begünstigende Variable ist das, was man als Repräsentationskrise der Demokratie bezeichnet. Autoren, Autorinnen wie Gudrun Hentges und Jörg Flecker sprechen hier von der populistischen Lücke. Das meint eine Lücke in der Repräsentation, die sich aufgemacht hätte. Wann und wodurch? In den 90er Jahren zuerst in England, Stichwort New Labour, aber dann auch Deutschland und Österreich, sozusagen durch die Neoliberalisierung der Sozialdemokratie wurde auch ein Platz frei, auch ein Platz des sozialen Protestes. Und die These ist eben, dass diese populistische Lücke und in der Postdemokratie, wenn wir so wollen, also ist wie gesagt auch eine Krise der Repräsentation. Ich habe es vorher schon angedeutet an der Stelle, wo es um die alten Autoritäten ging, also die, wenn wir so wollen, Politikerinnen des Fordismus und des Postfordismus, die eben die narzisstische Wut der Subalternen abkriegen. Warum kriegen sie diese Wut ab? Naja, ich würde mal meinen, aufgrund der Enttäuschung, dass die Illusion, die von diesen Politikern, vor allen Dingen sozialdemokratische Politiker und Politikerinnen, die Illusion, die geschürt wurde, wonach die Politik über die Ökonomie herrschen könne, diese Illusion ist bekanntlich geplatzt. Und die These ist eben, dass diese narzisstische Enttäuschung, eben diese Kränkung als Wut sich artikuliert auf, wie gesagt, die schwach gewordenen Autoritäten, die Politiker, Politikerinnen im nationalen Wettbewerb statt, die von sich selbst sagen, sie können eigentlich nichts tun. Also das ist das, was Franz Vranitzky so auf den Punkt gebracht hat in der Formulierung, wer in der Politik Visionen hat, braucht einen Arzt. Also diese Selbstentmachtung der politischen Klasse, was ja eigentlich eine Legitimationsstrategie war, nämlich die Berufung auf Sachzwänge wie Budgetkonsolidierung, verliert nicht nur sozusagen seine legitimierenden Qualitäten, sondern wendet sich jetzt quasi gegen diese Kaste in Form eben dieser narzisstischen Wut, dieser autoritären Rebellion. Zusammengefasst lassen sich die aktuellen rassistisch-antisemitischen Mobilisierungen als autoritär-populistisch kennzeichnen. Wie gesagt, es soll nicht bedeuten, dass sie nicht der rechtsextrem sind. Ja. Ich würde hier, ist immer eine Frage, so, aus welcher Perspektive schaut man auf ein Phänomen? Schaut man mehr auf die Inhalte, dann sieht man sozusagen das Rechtsextreme. Schaut man mehr auf die Inszenierungen, auf die Diskursstrategien, dann sieht man eben das autoritär-populistische. Und das fasst eben auch sozusagen nicht klassisch rechtsextreme Mobilisierungen oder Gruppen, wie die schon genannten Freemen zum Beispiel oder die Montagsmahnwachen. Was verstehe ich unter autoritären Populismus? Zunächst einmal werden die Menschen oder das Publikum, wird das Publikum angerufen als die da unten, als die kleinen Leute, das wird aber affirmiert, beziehungsweise sie werden angerufen als das Volk, wobei Volk, und das ist immer ein wichtiger Unterschied zur Nation, nicht als politischer Zusammenschluss verstanden wird, sondern als Abstammungsgemeinschaft, wenn wir so wollen, eine vordiskursive Gemeinschaft der Identischen. Ja, Nation ist sozusagen die Gesellschaft der Gleichen, Volk ist die Gemeinschaft der Identischen. Hier ist, wie ich meine, die innere Tendenz des autoritären Populismus zum Rassismus, zum rassistischen Ausschluss angesprochen. Im Zentrum dieses autoritär-populistischen Diskurses steht das Paar, also ein Gegensatzpaar, wir, also das sind die kleinen Leute, die normalen Leute mit dem gesunden Volksverstand, die belogen werden, die manipuliert werden, die sich verfolgt fühlen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die. Und da ist es jetzt wichtig, da gibt es mehrere die, sozusagen, die da draußen sind. Es gibt oben eben die Verfolger, hier ist der Antisemitismus angesprochen, entweder strukturell, wenn er sich eben gegen die Bonzen richtet, oder sozusagen tatsächlich, wenn er sich offen gegen die jüdische Weltverschwörung richtet. Aber sozusagen die feindlichen die, die sind auch unten, das sind auch die Schwachen, die Sozialschmarotzer, Flüchtlinge oder allgemein unter Anführungszeichen, wie es heißt, Ausländer. Ja, wie gesagt, gegen die da oben und da unten richtet sich die Aggression, die eben einmal autoritär ist, das heißt nach unten, das andere Mal unter Anführungszeichen rebellisch nach oben, wobei man hier dieses oben unter Anführungszeichen setzen muss. Es sind Ersatzautoritäten, die angegriffen werden, beziehungsweise sozusagen von den neuen Autoritäten präsentierte Feindbilder, die mit Macht ausgestattet werden, projektiv. Dieser autoritäre Populismus wird, wie gesagt, nicht nur von der extremen Rechten repräsentiert. Seine Parteigängerinnenschaft, ich habe schon erwähnt, lässt sich mit Erich Fromm damals wie heute als autoritäre Rebellion begreifen. Es bat sich hier ein, und das ist wichtig, subjektiv so empfundener Protest. Also hier müssen wir wirklich von der subjektiven Aufrichtigkeit sozusagen ausgehen. Die Menschen lügen tatsächlich nicht, wenn sie sich als protestierend wahrnehmen. Also dieser subjektiv empfundene Protest paart sich eben mit einer grundsätzlichen Affirmation der bestehenden Verhältnisse. Das habe ich vorher gemeint mit dem Just-Zitat, Double Bind zwischen sozusagen Ordnungsliebe und Systemhass. Wie gesagt, diese, wenn man so wollen, konformistischen Rebellen, Rebellinnen inszenieren so einen Scheinaufstand eben gegen die falschen oder alten Autoritäten, die eben schwach geworden sind, das vor Publikum auch noch einräumen und wie gesagt deswegen aufgrund ihrer eingeräumten Schwäche den Zorn der Autoritären auf sich ziehen. Grundsätzlich und schon lange vor der aktuellen Krise, die eben auch eine Transformationskrise ist, in vielfältiger Hinsicht, grundsätzlich, und da weist schon, oder wie schon Adorno darauf hin, wirken die uns allen aufgeherrschten bürgerlichen Vergesellschaftungsmodi begünstigend für den Erfolg solcher autoritär-populistischen Inszenierungen oder Anrufungen. Ich zitiere Adorno: Das Individuum, das zum Verzicht auf fundamentale Wünsche und einem System strenger Selbstbeschränkung zu leben gezwungen wurde und das sich betrogen fühlt, neigt nicht nur dazu, nach einem Objekt zu suchen, an dem es sich schadlos halten kann, es wird sich auch besonders über die Vorstellung ärgern, es könnten andere besser wegkommen. Die variable autoritäre Aggression kann daher als die sadistische Komponente des Autoritarismus bezeichnet werden. So wie die autoritäre Unterwürfigkeit seine masochistische Komponente bildet. Der Konventionelle, der zu wirklicher Kritik an der akzeptierten Autorität nicht imstande ist, wird vermutlich den Wunsch haben, diejenigen zu verurteilen, abzuweisen und zu bestrafen, welche diese Autorität missachten. Zitat Ende. Das, was hier angesprochen ist, nämlich der sehr enge Zusammenhang zwischen Autoritarismus und Rassismus, ist auch empirisch belegt. Ja? Das ist einer sozusagen der ganz starken Zusammenhänge. Das heißt, je autoritärer jemand, desto rassistischer. Das erklärt im Übrigen auch meiner Meinung nach die doch etwas überraschende Beobachtung, dass der Rassismus rechts außen also am höchsten ist. Je weiter es nach links geht, geht er immer weiter runter in ganz Europa. Und ganz links außen steigt er wieder ein bisschen. Ja, beim Antisemitismus ist das auch so, aber da können wir es uns erklären. Stichwort Antizionismus. Aber warum der Rassismus? Wodurch sozusagen Linke und auch Linksradikale sich als antirassistisch wähnen. Ja, meine These ist, dass es eben mit dem Autoritarismus zusammenhängt. Ja, mit dem Dogmatismus, mit dem Hass auf Abweichung, der offensichtlich nicht auf das Ideologische beschränkt bleibt. Ja, das heißt, sozusagen das Nichtzulassen ideologischer Differenz, ja, weitet sich dann aus auf Ablehnung jeder tatsächlicher oder halluzinierter Differenz. Ja, es gibt aber natürlich viele begünstigende Variable. Eine, ich habe schon erwähnt oder angedeutet, ist die, also Variable für den Erfolg dieser Inszenierungen, ist die herrschende Politik, Politik im Neoliberalismus, die sich auf Propaganda, auf bloße Organisierung von Zustimmung beschränkt. Mit dem Stopp der Demokratisierung unter den Bedingungen des Neoliberalismus schwanden die Erfolgsaussichten von solidarischem Handeln entlang gemeinsamer sozialer Interessen. Dieses Schwinden des Erfolges begünstigt die, Zitat, ich zitiere hier Joe Berchold und Klaus Ottomeyer, Zitat, Tendenz zur narzisstischen Perspektivenverengung sozialen Protestes. Sozusagen nicht mehr eben narzisstische Perspektivenverengung meint auf das eigene, verengt eben in dem Fall auf das eigene Volk, auf die eigene Gruppe, die eben national, kulturell, europäisch, christlich, national, wie auch immer definiert wurde. Wir können auch davon sprechen, dass der Kapitalismus immer autoritärer wird. Das, wenig überraschend, sozusagen, führt natürlich auch dazu, dass sie das Problem des Autoritarismus neu stellt und, wie ich meine, verschärft stellt. Clemens Nachtweis schreibt, Zitat, in einem Text über Pegida, die Bevölkerung wurde so lange postdemokratisch regiert, bis sie schließlich selbst postdemokratisch wurde. Zitat Ende. Das heißt, diese Antipolitik von oben, eben dieser Rückzug auf die Sachzwänge, immer mehr Bereiche, Themen, Gegenstände werden sozusagen aus dem Politischen, aus dem Demokratischen rausgenommen, eben zu Sachzwängen erklärt. Darüber kann nicht mehr abgestimmt werden via Budgetpolitik. Ja? Das ist sozusagen Antipolitik von oben. Darauf folgt sozusagen als Reaktion Antipolitik von unten. Das heißt vor allen Dingen, wie es immer heißt, aber ganz falsch ist es nicht. Wenn man es, wie gesagt, nicht nur auf die Form bezieht, sondern auf den Inhalt, dann können wir durchaus hier von Demokratieverdrossenheit sprechen. Wir haben es hier eben zu tun, wie ich meine, um einen spezifischen Protest, sowohl bei Pegida als bei FPÖ, nämlich einen Protest, der ein neues autoritäres Syndrom der Mittelklassen reflektiert. Wie Clemens Nachtwey das formuliert. Ich zitiere weiter, dieses Syndrom resultiert aus einer nervösen Gesellschaft, in der alte Gewissheiten nicht mehr gelten und künftige Erwartungen fragil erscheinen. Zitat Ende, das ist das, was ich einleitend sozusagen als Anomie auch angedeutet habe. Ja, gerade die Autoritären eben, die sich von ihren Politikern Politikerinnen verraten fühlen, die vormals stark eben libidonös an den Staat, an den Wohlfahrtsstaat gebundenen, die reagieren auf sein Ende mit Aggressionen eben auf diese verratende Politiker, Politikerinnenklasse. Diese Aggressionen richten sich insofern auch oder deswegen gegen die Verräter, weil sie eben auch fantasiert werden als ja, Handlanger, Fremder, US-amerikanischer meistens Interessen, die eben für diese Interessen sozusagen das eigene Volk verraten hätten. Also immer Hand in Hand mit diesem Verratsvorwurf geht dann immer auch gleich der Vorwurf, ja, Verrat zu wessen Gunsten, also nicht nur zu wessen Schaden, sondern wer hat eben davon profitiert. Ich möchte abschließen, ja, ich glaube 5 Minuten geht nur, hoffentlich nicht länger, nein. Noch etwas zum antimuslimischen Feindbild sagen, anknüpfend an das bereits Gesagte. Ich glaube nämlich, dass sozusagen hinter dem Siegeszug, wenn man so will, oder Erfolgslauf dieser rassistischen, antimuslimischen Mobilisierungen, dass hier nicht immer und in allen Fällen Rassismus steht oder gar Rechtsextremismus, das habe ich ja schon angedeutet. In manchen Fällen, und das scheint mir vor allen Dingen in Skandinavien der Fall zu sein, aber können wir dann gern diskutieren, sind es, ja, gar nicht so oft neurotische Ängste, ich meine, zumeist sind es neurotische Ängste, falls wir hier die Unterscheidung machen können, nämlich zwischen neurotischer und realer Angst. Es sind nämlich, und das ist halt so eine Mischform, sozusagen auch Ängste vor, ja, wenn man so will, einer Wiederkehr des Religiösen, vor expansiver Religiosität, vor offen gelebter Religiosität. Das muss nicht immer gleich rassistisch sein oder sich rassistisch artikulieren, tut es auch in Skandinavien nicht immer, auch dort, wo es eben anti-islamisch ist. Ich meine eben, dass sozusagen die Angst vor einer Neuauflage des doch gerade in Europa sehr blutigen Konfliktes zwischen Religion und säkularem Staat, dass dieser Konflikt sozusagen wieder aufkommt. Aber, und das ist jetzt wichtig, das steht sozusagen nur am Anfang, dann kommt die rechtsextreme Anrufung, wie vorher beschrieben, und transformiert sozusagen diese Angst in Hass, ja, auf die Muslime, beziehungsweise auf die Politikerkaste, die das alles zulässt. Dann meine ich, und da beziehe ich mich auf Oliver Decker und andere, hat so eine Angst, ja, vor der Wiederkehr des Konfliktes Säkularismus, Religion, hat diese Angst auch eine, ja, unvollständige oder nicht ganz fertiggebrachte Säkularisierung zum Hintergrund oder, ja, zur Ursache. Und das gilt, glaube ich, mehr noch, Decker schreibt das für Deutschland, das gilt meiner Meinung nach noch mehr für Österreich, sozusagen die halbe oder nicht vollständige Säkularisierung. Ich meine daran anknüpfend, dass wir die Feindschaft gegen Muslime und Musliminnen auch als eine, wenn wir so wollen, ideologische Form analysieren können, in welcher das Schweigen über diese Unvollständigkeit der Säkularisierung organisiert wird. Das heißt sozusagen, indem ich über die Bedrohung des angeblichen Säkularismus durch Muslime spreche, organisiere ich das Schweigen über die Tatsache, ja, dass der Säkularismus ja gar nicht kein vollständiger ist. Ähnliches gilt, wie ich meine, für das Argument, der Islam sei sozusagen als Ganzes Frauen unterdrückend und Demokratie gefährdend, beziehungsweise mit der Demokratie nicht vereinbar. Ich glaube, sozusagen analog zu dem gerade Gesagten, dass es hier sozusagen nicht eine unvollständige Säkularisierung ist, sondern eben der aktuelle antifeministische Rollback, sozusagen auch, ja, das Verlieren von schon erreichten Positionen und der schon erwähnte Stopp der Demokratisierung im Neoliberalismus oder wie Joachim Hirsch das formuliert, im nationalen Wettbewerbsstaat. Und dieses weniger an Demokratie, dieses Stopp der Demokratisierung, der Verlust sozusagen der Frauenrechte wird, wie gesagt, ja, nicht dort bekämpft, wo es bekämpft gehört, ja, wo auch der Konflikt herrscht, sondern projektiv eben an den Muslimen und Musliminnen. Und hier sehen wir, wie so oft in der Geschichte des Rassismus und des Antisemitismus, dass sie herrschaftsstabilisierend sind. Oder sagen wir, den Status quo stabilisierend sind. Ja, alles in allem wurde die ja, immer wieder behauptete Angst vor der Islamisierung, wie gesagt, dahinter vermutlich auch andere Ängste, diese Angst vor Islamisierung wurde zum Code für vielfältiges Leiden in den Verhältnissen. Aber, das ist wichtig, diese Verhältnisse sollen grundsätzlich trotz allem Leiden andauern. Eben, sonst hätten wir es nicht mit einem autoritären Syndrom zu tun. Wie Leo Löwendahl sagt oder schreibt oder schrie, der autoritär-populistische, er nennt ihn eben Agitator, wartet in dem Leiden, er genießt das Leiden und er trachtet danach, es zu vertiefen, das Leiden, bis zu einem Punkt, wo sich dieses Leiden zu einem wirklich paranoiden Verhältnis oder zu einer paranoiden Beziehung zur Außenwelt verdichtet. Ja? Also am Anfang ist das Leiden an dem Verhältnis und dann kommt der Agitator, wartet in dem Leiden, ja, vergrößert es noch, auch die Angst, ja. Behauptet überall Katastrophe, Untergang, eben Untergangster, ist sozusagen das Kriminelle dran. Ja. Warum macht er das? Ja, weil wenn er das lang genug macht oder sie, dann verdichtet sich, meint Löwendahl, sozusagen das Leiden in dem Verhältnis zu einer paranoiden Beziehung zur Außenwelt. Und ich glaube, das ist das, was wir aktuell auch sehen. Das heißt, eine Angst, die ursprünglich sozial war, also soziale Angst, wird, wie Löwendahl sagt, in eine ständige Erwartung des apokalyptischen Untergangs sozusagen übersteigert. Vor allen Dingen, oder vor allem in diesen Fällen, gelingt diese Steigerung von der Angst, von der sozialen Angst zur Weltuntergangsparanoia dann, wie Franz Neumann das formuliert hat, Zitat, wenn eine Gruppe von Statusverlust bedroht ist, ohne den Prozess zu verstehen, der ihrer Degradation, also ihres Abstiegs zugrunde liegt. Ja, hier sind die undurchschauten Verhältnisse, die Detlef Clausen vor allen Dingen für den Antisemitismus verantwortlich macht, angesprochen. Das heißt, es geht nicht einfach um soziale Abstiegsangst, sondern es geht auch um Unfähigkeit, diese Prozesse, die sozusagen dafür tatsächlich verantwortlich sind, die Strukturen zu durchschauen, wenn man so will. Schon im völkischen Antisemitismus und Nationalsozialismus wurde diese soziale Abstiegsangst ausgebeutet, wobei das befürchtete Schicksal der kleinbürgerlichen und mittelständischen Schichten ja, dem ganzen Volk und der ganzen Welt prophezeit wurde, Stichwort Erlösung durch Vernichtung. Wenn alles immer schlimmer wird, Europa untergeht und die Schuldigen dafür feststehen, dann führt die Dynamik der pessimistischen Zukunftserwartung zur Freisetzung aggressiver Energien. Und da sind wir sozusagen wieder am Anfang bei Spengler, der ja bekanntlich Pessimist war. Ja, für den Spengler war das sozusagen gegessen, der Untergang wird stattfinden und er hat es nicht einmal wirklich betrauert, wenn man so will. Ja. Nur die Spengler gelesen haben, vor allen Dingen Faschisten und Nationalsozialisten, Nationalsozialisten, Nationalsozialistinnen, haben daraus ja, Aktivismus gemacht. Und dieser Aktivismus, wie ich meine, führt nach Auschwitz, was jetzt nicht heißen soll, dass wir quasi in einer Zeit vor Auschwitz stehen, aber ich würde sie zumindest als präfaschistisch bezeichnen. Danke. Vielleicht hier anknüpfend an das, was du als letztes gesagt hast, du würdest nur die Weiterentwicklung von der extremen Rechten innerhalb Europas zu einer Zerstörung schaffen. Jetzt bin ich eben selber pessimistisch, ohne so eine Untergangsstimmung verbreiten zu wollen. Tatsächlich spricht alles dafür, dass sich so schnell nichts ändern wird. Ja. Das hat mehrere Gründe. Zunächst einmal anknüpfend an das, was ich Krise der Repräsentation genannt habe oder was unter dem Begriff Postdemokratie diskutiert wird. Und wir reden jetzt sozusagen quasi im europäischen Überblick. Es ist natürlich länderspezifisch ganz unterschiedlich. auch die extreme Rechte ist nicht in allen europäischen Ländern gleich stark. Ja? Und vor allen Dingen, und das ist wichtig, aber da laufe ich hier wahrscheinlich offene Türen ein, besteht ja eben kein Zusammenhang zwischen, sozusagen kein direkter Zusammenhang zwischen ökonomischer Krise und hier vor allen Dingen Arbeitslosigkeit und Rechtsextremismus. Ja? Das ist zigfach auch empirisch widerlegt worden. Anders kann man so Länder wie Irland, Portugal zum Beispiel nicht erklären, auch in der Krise und sozusagen die ausgebliebene rechtsextreme sozusagen Artikulation des, unter Anführungszeichen, Protestes. Das heißt, hier ist als Erklärungsansatz doch auch in die Diskussion zu nehmen, das, was unter dem Begriff Wohlstandschauvinismus diskutiert wird, beziehungsweise Verteidigung von etablierten Vorrechten, wie das die Gruppe um Wilhelm Heidmeier nennt. Die These aber, die ich daran knüpfen möchte, ist, dass die etablierten Vorrechte trotz allem Leistungsgesellschaft, Hegemonie, sozusagen immer noch nicht, dass es sozial immer noch nicht erwünscht ist, das offen einzugestehen, seine Privilegien und die verteidigen zu wollen. Ja? Das heißt, sie kleiden sich in ein anderes Gewand. Und ich würde meinen, aktuell ist so ein anderes oder neues Gewand, sozusagen die Verteidigung der kulturellen Identität. Ja? Was eigentlich ursprünglich, ich würde sagen, vor 20, 25 Jahren von vielen oder ja, mehr Leuten zumindest als heute ziemlich schnell als Teil einer rechtsextremen Agenda erkannt worden ist. Ja? Da hat sich, Stichwort Normalisierung, sehr viel verschoben in ganz Europa, in manchen Ländern schneller, in manchen langsamer. Warum bin ich pessimistisch? Also wie gesagt, das schaut alles so aus, dass wenn sich das nicht so schnell ändern würde. Ich bin deswegen auch so pessimistisch, weil die Linke so schwach ist, die natürlich diese populistische Lücke wieder füllen könnte, sozusagen nicht mit Populismus, sondern mit einer Interessenspolitik, mit einer Sozialpolitik, mit einer, das betrifft jetzt nicht nur Gewerkschaften, aber die natürlich zuvorderst, aber das kann, glaube ich, nicht jetzt sozusagen unsere Aufgabe hier sein, aber ich sehe wenig, also trotz oder vielleicht sogar wegen Syriza, wenig Chancen oder Anzeichen, dass sich hier in Europa in naher Zukunft was ändert. Das hängt, aber da könnte man sich jetzt natürlich die Frage stellen, inwieweit das nicht sozusagen ein und derselbe Ausdruck ist, ja, sozusagen die Stärke der extremen Rechten und die hegemoniale Schwäche oder Defensive der Radikalen, auch der radikalen Linken. Ich sehe auch keine Anzeichen, dass die eben eigentlich gescheiterte oder gerade am Scheitern begriffene Legitimationsstrategie der alten politischen Herrschaft, also mehrheitlich sozialdemokratisch, aber nicht nur, eben man kann ja nichts tun, ja, wer Visionen hat in der Politik, braucht einen Arzt, dass sich das ändert. Ja, das wird weiterhin beibehalten. Das heißt, diese narzisstische Wut wird weiterhin uns entgegenschwappen und es wäre jetzt ein Problem, die sozusagen Politikerinnen des Fordismus und Postfordismus sind jetzt nicht unbedingt schutzbedürftige Objekte, aber das Problem ist eben, dass die narzisstische Wut sich eben nicht nur gegen sie richtet, sondern auch gegen die Schwachen. Und da ist halt wiederum der Rassismus eben angesprochen, der Sozialdarwinismus auch, der ja auch in ganz Europa steigt. Also manche eben, wie die Leute, Kollegen, Kolleginnen um Heidmeier, sprechen hier von entsicherten Verhältnissen, sowohl entsichernd, aber auch schon entsichert. Und hier vor allen Dingen die Bürgerlichkeit, also eine entsicherte Bürgerlichkeit. Das gilt vor allen Dingen für Westeuropa. Und sie meinen eben damit, dass vor 10, 20 Jahren sozusagen noch vielleicht von einer kleinen Minderheit in der Wissenschaft als Extremismus der Mitte damals auch schon immer wieder problematisiert wurde, eben der Hinweis, dass diese Einstellungen nicht auf den sogenannten extremen Rand, also wie Rassismus, Antisemitismus und so, beschränkt sind, sondern auch und gerade sozusagen, natürlich vielleicht nicht in so deutlicher Form, aber auch in der Mitte, also sowohl sozial als auch politisch verstanden, artikuliert werden, auch dort vorhanden sind. Und das hat sich, das ist vielleicht das Dramatischste oder das Besorgniserregendste an der Entwicklung. Also das hat sich enorm dynamisiert. Also diese Entsicherung quasi wenn man so will, des Bildungsbürgertums, was, wie gesagt, und das war meine These, auch erleichtert wurde und somit auch die Erfolge dieser Mobilisierungen möglich gemacht hat, dass sich der, wie man so will, neueste Rassismus eben so vordergründig auf Aufklärung, Demokratie beruft. Also nicht beim ersten Hinsehen gleich als rassistisch oder gar rechtsextrem erkennbar ist. Eben, wer ist für Frauenrechte? Das kann ja keine Rechtsextreme sein. Oder für Gleichberechtigung, für, wie die Pegida sagt, soziale Selbstbestimmung. Ja? Ich will jetzt nicht so quasi vulgär marxistisch eben von Ideologie sprechen, nur als Täuschung und so. Ich weiß schon, dass sozusagen auf der Seite der Angerufenen hier schon auch der Wille dazugehört, getäuscht werden, also getäuscht werden zu wollen sozusagen. Und hier auch die nicht aus der Verantwortung zu nehmen sind. Aber ja, der Kampf dagegen wird natürlich dadurch auch nicht leichter. Ja. Achso, du meinst, quasi es wäre richtiger vom Postfaschismus zu reden. Also nur vom Pre- und Post sprechen. Ja, ich weiß, es ist so eine Mode geworden, aber manchmal finde ich es ganz passend, weit davon entfernt, irgendwas zu behaupten wie eine Wiederholung der Geschichte. Mhm. Aber es meinen tatsächlich manche, vor allem mit Blick auf Europa, und das sind natürlich mehrheitlich Autoren, Autorinnen von der Linken, die ja zum Beispiel meinen, ob Colin Crouch mit seiner Formulierung der Postdemokratie nicht untertreibt mittlerweile. Und es wären so Formulierungen, die eigentlich aus den 70er Jahren stammen, nämlich von der Faschisierung, ja, also als Prozess, der quasi zum Ende historisch einmal den Faschismus gehabt hat, aber jetzt zum Ende natürlich nicht diesen selben Faschismus haben muss. Aber der Prozess, also sozusagen der Beginn des Prozesses, eben das sozusagen die Entsicherung des Bürgertums, die Normalisierung von Rassismus, von Antisemitismus, die massenhaften Abstiegsängste, natürlich darf man nicht vergessen, jetzt nicht das Charisma der Führer auf der extremen Rechten, aber die auch Fähigkeiten sozusagen propagandistischer Art, sozusagen auf der extremen Rechten, das spielt natürlich auch eine große Rolle. Auch die Art und Weise, wie sie sich in diesen Medien bewegen, wobei, wie gesagt, ich glaube, dass die Medien ihnen dabei entgegenkommen. Also ich glaube, das sind nicht nur sowohl von den objektiven sozusagen Rahmenbedingungen, von den sogenannten, also von den sozusagen auf subjektiver Seite und hier vor allen Dingen die Ängste und wie sie eben zuerst verdrängt und dann eben werden und dann als Hass wiederkommen, dass es hier mehr als Analogien gibt, ohne, wie gesagt, jetzt Wiederholung der Geschichte zu strapazieren oder uns Angst machen zu wollen. Ja. Aber ich finde nur, es ist wichtig, Wörter zu finden für solche Prozesse. Ja. Und zumindest ist es der Prozess der Entdemokratisierung, den wir uns schon länger konfrontiert sehen und noch einmal, den ich für hauptverantwortlich für den Erfolg der extremen Rechten halte. Also, und das ist ganz wichtig, wir kennen diese vulgären Erklärungen so quasi, na klar, Flüchtlingskrise, also für Migrantinnen, für Flüchtlinge, für Rassismus, für Rechtsextremismus. Nichts ist falscher. Ja? War nie so und wird auch nie so sein, weil Rassismus ganz anders funktioniert. Ja? Er hat seine Ursache nicht bei den Fremdgemachten, sondern sozusagen beim rassistischen Subjekt, das sich eben vergemeinschaftet mit Rassismus. Ja? Und auch aktuell, also zur Flüchtlingskrise, hier ist es was weniger, würde ich mal behaupten, eben weniger die Tatsache, dass viele Flüchtende kommen und unsere Hilfe brauchen, ist natürlich schon ein Skandal und muss abgewehrt werden, sozusagen diese Hilfsbedürftigkeit. Das ist das, was auch passiert in diesen Foren ganz stark. Immer wieder merkt man das. Das kommt fast in jedem zweiten Posting der Hinweis, das sind keine Frauen, das sind keine Kinder, das sind nur Männer. Das kommt fast schon, also da kriegt man den Eindruck, und wie gesagt, ich muss das berufsbedingt lesen, wie ein Mantra, also wie wenn man sich etwas versichern will. Ja? Also das heißt, das ist die gute Nachricht, das gibt schon Menschen drinnen mit so etwas wie einem Gewissen noch, ja? Die schon wissen, man soll Kinder, egal woher sie kommen, aber nicht mit einem Flammenwerfer anzünden zum Beispiel, ja? Das, was dann auf der anderen Seite dazu dann andere wieder auch applaudieren. Ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. War ich gerade in einem Gedanken? Nein, ich glaube, ich wollte noch einmal eben argumentieren, warum, aber ich horche mir da gern sozusagen auch Gegenpositionen. Bin mir nicht sicher und ich beharre auch nicht drauf, sozusagen jetzt vom Präfaschismus zu sprechen. Ich möchte nur sozusagen die Dramatik quasi der Zustände deutlich machen und ja, im Sinn halt und zu Engagement aufrufen, dass das nicht so ist. Und wie gesagt, es ist, glaube ich, europaweit das Problem und vor allen Dingen, oder sagen wir so, auf europäischer Ebene, und auch das, darum geht es in dem Europa-Buch. Wenn wir uns das sozusagen konkret anschauen, sozusagen Entleerung der Demokratie, Postdemokratie und so weiter, dann sehen wir, oder das Umlenken jetzt auf die europäische Integration, dann sehen wir, dass Europa ja kein Staat, kein Bundesstaat ist, aber auch kein sozusagen Staatenverbund. Es ist so ein Mischding. Und darauf habe ich mich im Buch bezogen, meint eben Etienne Balibar in einem schon eigentlich sehr alten Text aus den 90er Jahren noch unter dem Titel Es gibt keinen Staat in Europa. Ja? Dass diese Zwischenstellung Europas, ja, nicht Staatenbund und nicht Bundesstaat, ja, ja, das Problem ist, das eigentliche Problem. Ja, er sagt, ein Staat ist nicht immer demokratisch, aber er ist demokratisierbar. Aber sowas wie die EU, ja, ein Nichtstaat, ja, ist sozusagen per Definition nicht demokratisierbar. Ja? Das heißt, das, was sich heute als europäische Integration oder als EU darstellt, kann keine Demokratie werden. Ja, trotz aller Ausweitungen der Befugnisse des Europäischen Parlaments. Und die extreme Rechte macht sich genau das zu nutzen. Ja. Sie gehen in ein Parlament rein, was in ihren Augen gar nicht geben dürfte, weil sie sagen, Europa der Vaterländer, da braucht es keine Einrichtung für den Bundesstaat und beklagen gleichzeitig das Demokratiedefizit in der EU und profitieren aber genau davon. Ja. Oder anders formuliert, immer mehr sozusagen Befugnisse, Kompetenzen werden auf europäische Ebene gehoben, ja, was an und für sich gut ist. Also wenn man sowas, ich meine, jetzt spreche ich ein bisschen realpolitisch, wenn man so etwas wie europäische Integration möchte, muss man nicht mögen, aber wenn man das möchte, oder wenn man sowas wie einen europäischen Bundesstaat möchte, dann müssen ja Befugnisse, Souveränitätsteile sozusagen auf europäischer Ebene gehoben werden. Und das passiert auch. Nur, und das ist der Punkt, es gibt eben keine Demokratie in Europa, auf europäischer Ebene ist nicht so wie auf nationalstaatlicher Ebene wirklich Gewaltenteilung gegeben. Ja? Das Europäische Parlament hat nicht wirklich, wie ihr sicher wisst, legislative Befugnisse jetzt in einem Ausmaß, dass überhaupt den Namen Parlament verdienen würde. Ja? Es gibt keinen Staat in Europa, es gibt keine Demokratie in Europa. Und das ist ein Zwischenzustand, der, ja, wie auch Balibar meint, und da kann man dann anschließen, sozusagen dem natürlich ökonomische Interessen bzw. politische, außenpolitische Interessen entsprechen. Auf der einen Seite von Großbritannien und dann natürlich sozusagen von Kapitalfraktionen, die europäische Integration so in so einer politischen, sozialen, sozusagen zum europäischen Sozialstaat vor allen Dingen natürlich aus Eigeninteresse nicht weitertreiben wollen. Und genau sozusagen aufgrund des Kräfteverhältnisses auf europäischer Ebene wird da momentan kein weiter kommen sein. Und solange das so ist, und nochmal eben bei der Frage fürchte ich, dass die extreme Rechte von einem Erfolg zum nächsten, und in ganz Europa würde ich das mittlerweile sagen, mit ein paar Ausnahmen vielleicht, weil ja, wie gesagt, nicht nur es um EU geht, um europäische Integration ist ja nicht bei weitem nicht die einzige begünstigende Variable, aber dieser Zustand fürchte ich wird uns noch länger begleiten. Und ich finde es auch für radikale Linke, also jetzt dort, wo sie sozusagen sich ein bisschen realpolitisch äußern wollen oder Positionen formulieren, egal ob in einer Partei oder außerhalb, wenn man das zu Europa macht, dass man eben sagen sollte, ja, wenn man europäische Integration will, dann muss man sozusagen einen europäischen Bundesstaat wollen. Also sozusagen nicht nur, weil die Rechte das Gegenteil will, sondern weil es sozusagen von diesem Zustand, der gerade herrscht, es kann in zwei Richtungen gehen. Ja? Entweder zum europäischen Bundesstaat oder zurück zu dem, was die Rechten wollen, Europa der Nationen. Ja? Aber es muss in eine Richtung gehen. Also sozusagen, am schlimmsten ist dieser Zwischenzustand der EU, der schon lange andauert und wie gesagt noch länger andauern wird. Vielleicht eine Frage zu den Gegenstrategien. Weil du ja meintest, dass diese innere Struktur der sozialen Netzwerke rechten oder rechtsextremen Diskursen so entgegenkommt. Inwiefern sollte man sich denn dann auf Kämpfe in diesen sozialen Netzwerken oder Medien einlassen, weil zum Beispiel, oder auf diese Form, in der die geführt werden, weil sowas wie jetzt Susanne Winter oder Xavier Naidoo, also irgendwie so moralisierende Kampagnen, so Skandalisierung, trägt man dann letztendlich auch noch zu dieser Aushöhlung von irgendwie, was nicht, wie auch immer, Aushöhlung von Demokratie, wie auch immer man das nennen will, bei, oder ist das halt die Form, in der dann gekämpft werden muss, weil es halt so ist? Weil es hat ja auch nichts Aufklärerisches an sich. Nee, aber da geht es wirklich mittlerweile um Eindämmung. Ja? Also ich mache es selber nicht in der Form. Ich meine, ich bewege mich zwar in diesen Medien, aber mehr zu Recherchezwecken. Kenne aber selbst genug Leute, beziehungsweise auch hier sind einige oder kennen welche, die sich wirklich da engagieren in mehrerer Hinsicht. Also ein Teil, und das macht, wie ich meine, tatsächlich Sinn, das ist sozusagen ein Informationsguerilla, also die nichts anderes macht, wie eine Lüge nach der anderen aufzudecken, ein Gerücht nach dem anderen als falsch darzustellen. Ja? Gar nicht so sehr in der Hoffnung, dass das innerhalb sozusagen dieser Communities, dieser Gruppen, die eben den Strache anhängen oder irgendwelche anderen Hetzseiten, also Gruppen, Hetzgruppen, jetzt auf Facebook zum Beispiel, dass man hier die Leute davon überzeugen könnte. Es hat erst am Montag bei der Diskussion, wo wir genau darüber diskutiert haben, im Republikanischen Club, jemand, ich habe das nicht gehabt, einer zitiert, Posting auf seiner Seite, ich weiß gar nicht jetzt auf welche, aber das war so quasi, ich glaube, eine FPÖ-Seite, nachdem wieder mal ein Gerücht von Strache eben als Lüge, eben als Gerücht entlarvt worden ist, hat jemand gepostet, immer diese Gutmenschen mit ihren blöden Fakten. So, eben, ja, also das ist sozusagen die blöde Wahrheit, ja, aber das ist halt das Problem, diese Wahrheit wird sozusagen innerhalb dieser Gruppe zunehmend, ja, also Bedeutung, also das, sie haben sozusagen ihre eigenen Wahrheiten, das heißt, um die geht es nicht, also da geht es darum, ihr Rekrutierungsfeld sozusagen einzuengen, ja, quasi Leute, die noch nicht auf diese Anrufungen sozusagen reingefallen sind, oder darauf angesprochen haben, sozusagen quasi ein bisschen auch zu immunisieren, also das halte ich eben wichtig, also durchaus auch Teil von Aufklärungsarbeit. Das heißt, man kann sich bei aller Kritik an dem Medium natürlich in aufklärerischer Absicht und soll man auch sich drinnen bewegen. Die andere Möglichkeit ist natürlich, und das ist vielleicht noch mehr Guerilla, das ist natürlich das Destruktive, ja, wozu ich hier nicht aufrufe, aber beziehungsweise die Überaffirmation. Ja. Nur hier muss man gerade in Österreich aufpassen. Ja. Also ich habe selbst noch damals noch nicht im Internet, ich bin sozusagen jetzt beziehe ich mich jetzt auf 90er Jahre, wo ich auch noch mehr Bewegung, also Teil von Bewegung war, wo wir auch versucht haben, und das war damals eine ähnliche Situation, Haider FPÖ irgendwo 27-28%, um die 30, was tun wir, ja, also die gleichzeitig immer ein strengeres, rassistischer werdendes Migrationsregime, also auch der Rassismus sozusagen von der Mitte, Sozialdemokratie, also mehr Frontenkämpfe. Und damals sind eben in Anknüpfung an deutsche Diskussionen zur Kommunikationsguerilla, Spaßguerilla, eben auch in Österreich so Überaffirmationen versucht worden. Die sind aber, wie ich meine, allesamt gescheitert, weil es braucht eine bestimmte Stufe der politischen Aufgeklärtheit, der politischen Kultur, des Demokratischen, die in Österreich noch lange nicht erreicht ist. Also konkret, was meine ich? Eine meiner Lieblingsgeschichten ist uns passiert, am 26. Oktober am Heldenplatz haben wir Unterschriften gesammelt für Atombewaffnung des österreichischen Bundesheers. Bei 200, die wir relativ in einer halben Stunde gehabt haben, haben wir aufgehört. Also was macht man? Ich meine, wir können jetzt, wir haben uns halt überlegt, sollen wir jetzt zu den Leuten gehen, von Tür zu Tür, die das sagen? wie angrenzend ist. Aber weißt du, es, das ist, und das natürlich im Internet ist natürlich auch nicht unproblematisch, weil die Gefahr steht, dass es wirklich Leute gibt, und man sieht ja, was die Leute glauben, weil sie es glauben wollen, die sozusagen Überaffirmation nicht als das erkennen, was es ist, und quasi nicht dann zum Nachdenken beginnen, sondern sagen, wie war. Ja? Dann kannst du sie zwar nachher entlarven und verarschen, aber das finde ich, also das finde ich unbedingt eine gute Strategie. Dennoch, ich weiß nicht, ob ihr das damals verfolgt habt, und ich stelle es nur mal so in den Raum, weil es, glaube ich, auch umstritten ist, aber ja, es war zumindest, und ich habe nicht wirklich dann verfolgt, wie ernst die es gemacht haben, aber als Breivik gemordet hat, und ihr wisst, es gibt zum Mord ein Manifest, ein 1500-seitiges Manifest, das ich auch berufsbedingt, aber das hat mich ja tatsächlich interessiert, lesen musste und auch gelesen habe, nicht gern. Manche meinen sogar, dass die Morde quasi nur der Rahmen waren zum Manifest, dass das Manifest das Eigentliche war, was ich für nicht richtig halte. Aber unbestritten wollte er damit im Internet sozusagen etwas, also sein Denkmal, das hätte sein Denkmal werden sollen. Was macht sozusagen Kommunikationsguerilla? Innerhalb von Minuten fluten sie das Netz mit Fälschungen. Ja? Das heißt, wenn du heute Breivik und das suchst, also du kommst nicht sozusagen auf sein Papier mehr. Und das war die Idee dahinter. Man weiß, es ist im Netz, was macht man? Man kriegt es immer raus. Ja? Es besteht die Gefahr, dass sich darum rundherum ein Kult bildet. Ja? Dass eben die Tempelritter Wirklichkeit werden. Ich meine, sie sind im Netz eh Wirklichkeit. Aber also eben, also als virtueller Wahn. Ja, aber das geht eben jetzt nicht mehr. Zumindest habe ich bisher, und insofern spricht das schon dann, dass es dann wirklich passiert ist, weil ich kein Anzeichen gefunden habe, dass das Manifest heute noch irgendwo Thema ist. Also kein Rechter bezieht sich darauf, niemand verschickt sie, niemand verlinkt, keiner, also auf keiner Seite. Es ist quasi wie weg. Es ist zwar da, aber es ist so oft da, dass, ja. Also auch das sind Ansätze. Wir sehen eben, dass sich diese vermeintlichen Fakten eben im Internet ständig reproduzieren und eben auch in dem Sinne von Boulevardmedien ständig aufgeworfen werden. Das ist eben wichtig. Und da sehen wir aber in den letzten Monaten auch stark, dass viel eben auch so gegen diese Helferinnen und diese vermeintlichen Gutmenschen argumentiert wird. Und also ich habe das selbst auch erlebt, dass eben vor allem durch, glaube ich, durch diese Reproduktion eben auch diese Zusammenhörigkeit zu dieser Gruppe gegen diese Gutmenschen irgendwie entsteht. Und dass ja im Internet offensichtlich ist. Und ich habe das zum Beispiel erlebt, dass ich in einer Zugsituation, aus einer Kleinigkeit, in der es gar nicht irgendwie um die Fluchtthematik gegangen ist, sondern nur um Islam, ist es sofort umgeschlagen. Und also es hat sich dann eine Gruppe aufgebaut, die es nicht als Gutmenschen entlarvt hat und geschimpft und dagegen gestellt hat und quasi in Frage gestellt hat, wie solche Gutmenschen so überhaupt noch in Österreich leben sollen. Und da habe ich mich die Frage gestellt, ist es auch eine Art von Rassismus oder wie kann man das jetzt so... Naja, es hängt zumindest mit Rassismus zusammen, ja. Zunächst einmal, wie soll man sagen, kann man ganz allgemein im Rechtsextremismus eine Moralisierung der Politik attestieren. Ja? Haslinger schreibt schon, Josef Haslinger in den 80er Jahren, von einer Politik der Gefühle. Ja? Von meiner vor allen Dingen den Antisemitismus, den österreichischen und Bezug auf die Waldheim-Kampagne. Aber das kann man durchaus umlegen auf den Rechtsextremismus. Ja, und zu dieser Politik der Gefühle eben, gehört es eben auch eigene oder gegen die herrschende Werteordnung gerichtete Werte zu etablieren. Also nicht nur einfach eben Aggressionen zu schüren, sondern auch die Richtung vorzugeben, gegen welche diese Aggressionen gerichtet werden. Und hier, und darauf weist schon Freud hin, am Beispiel des Antisemitismus, aber auch das, glaube ich, kann man übernehmen. Freud sagt, sehr viel am Antisemitismus ist schlechtes Gewissen. Oder umgelegt auf den Rassismus, sehr vieles am Rassismus ist Rationalisierung. Ja. Das heißt aber, dass zuerst was anderes ist. Ja, noch nicht Rassismus, sondern, oder noch nicht Antisemitismus, sondern im Fall des Antisemitismus Verrat, ja, im Fall des Rassismus ist es Hass. Ja, auch natürlich beim Antisemitismus spielt Hass eine Rolle. Und jetzt wird sozusagen, ja, eben, wenn zuerst der Hass ist und das schlechte Gewissen, diese ungute Emotion, auf die man auch zunächst ja nicht stolz ist, auf den Hass, ja, dann braucht es eine Ideologie und das eben Rationalisierung, die den Hass legitimiert, beziehungsweise ja, die mich glauben lässt und vor allen Dingen meine Umgebung, dass die den Hass verdienen. Ja. Und jetzt, ich habe das vorher schon angedeutet, bei dem Hinweis in den Post, also auf die Postings, wo immer wieder betont wird, dass es eben keine Kinder sind. Ja. Das gehört für mich auch da sozusagen rein, genauso wie die Rede von den Gutmenschen, die eben, ja, was ist das Gegenteil von den Gutmenschen? Ja. Das sind die schlechten Menschen und so fühlen sich die tatsächlich noch. Ja. Aber das ist natürlich sehr unterdrückter Teil des Selbst und wird auch immer kleiner, ja, je länger du in so einer Gruppe bist, je mehr dein Hass legitimiert wird. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass es hier doch menschliche Regungen gibt, sozusagen eben zum Beispiel Schwachen zu helfen oder zumindest sie nicht zu töten oder nicht zu verlangen, dass auf die Schiffe geschossen wird oder dass sie angezündet werden. Oder, ja, das ist wie zum Glück noch beschränkt auf eine relativ kleine Gruppe. Das heißt, es geht hier um Aggressionen eben und insofern hat es natürlich zu tun mit Rassismus, ja, hängt ja auch eigentlich thematisch zusammen, weil die Gutmenschen sind ja die, die sozusagen die Tür offen halten. Sie sind Teil der Verschwörung, sie werden aber auch, und das lässt, und das finde ich auch eine spannende Parallele sozusagen zu faschistischen sozusagen Vorbildern, wenn man so will, es lässt die Tür offen, ja, weil die gehören potenziell schon zur In-Group, sozusagen zur Wir-Gruppe, die Gutmenschen, ja, aber sie sind ja verblendet. Ja. Und manchmal werden sie von der FPÖ auch pathologisiert, also wird ihnen ein Multikulti-Wahn unterstellt. Ein interessanter Vorwurf in dem Zusammenhang ist auch der Selbsthass. Auch das halte ich tatsächlich auch für Projektion. Und naja, es geht eben darum, das eigene schlechte Gewissen sozusagen für den Hass auf die Schwachen zu beruhigen. Ja? Und wie gesagt, schlechtes Gewissen macht aggressiv und diese Aggression richtet sich eben dann auch, nicht nur nicht hassen, sondern ja, unter Anführungszeichen oder scheinbar in ihren Augen die besseren Menschen sind. Das Interessante ist, die Gegnerinnen der Gutmenschen behaupten immer, die Gutmenschen würden sozusagen das so vor sich hertragen, ihre moralische Überwertigkeit. Und, ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, korrigiert es mich. Natürlich gibt es vielleicht solche Fälle, gerade im Zusammenhang von Spenden oder wenn halt Prominente vielleicht irgendwas unter Anführungszeichen Gutes tun, kann man schon sagen, die tragen das vor sich her. Aber jetzt so, wie es die extreme Rechte gebraucht, ist das natürlich Popanz, ja, oder eben Projektion. Weil es ist nicht sozusagen das Gute, das sie vor sich her tragen, sondern das Böse, der Hass, den sie sozusagen im Rationalisieren bzw. auch verdrängen und der sozusagen dann umgekehrt oder ja, dann verarbeitbar ist oder ausagiert werden kann, indem man auf die Gutmenschen losgeht, die wie gesagt grundsätzlich zurückkehren können, wenn sie aus der Verblendung austreten, sich da befreien aus den Fängen sozusagen der Verschwörung oder der Lügenpresse. Dann können sie ja Teil der Wir-Gruppe werden. Im Unterschied, und das ist eben der Unterschied tatsächlich zum Rassismus, darum darf man die Analogien da nicht übertreiben, es gibt Menschen, die eben nie dazugehören können. Ja? Wie die FPÖ zum Beispiel sagt, Muslime, also der Islam ist nicht integrierbar. Ja? Dass wir die extreme Rechte haben, Muslime in Europa keinen Platz. Europa ist für sie christlich. Ja? Und weil sie wissen, dass da Juden und Jüdinnen ausgeschlossen sind, dann haben sie es erweitert, wie gesagt, auf christlich-jüdisch. Ja? Was sich, wie gesagt, für eine skandalöse Instrumentalisierung oder Geschichtsklitterung halte. Aber ja, das ist ein Unterschied, also auch im Grad des Ausschlusses. Bitte. Dieser Hass, den du vorher erwähnt hast, zum Beispiel auf HelferInnen und so weiter, dieser Hass in seinen Vorstufen, ist ja sehr viel weiter verbreitet, als man es. Voll. So unterschätzt man ja wirklich. Ja. Irgendwie. Möchtest du dazu vielleicht noch einige Ausführungen machen oder so? Gerade muss ich jetzt auch den Wahlkampf, diese drei Landtagswahlen, die wir gehabt haben im Jahr 2015, wo dann irgendwie es auch Wendepunkte oder Critical Points oder was auch immer für die FPÖ auch gegeben hat. Mhm. Möchtest du da noch irgendwie etwas dazu? Unmittelbar fällt mir jetzt nicht so viel ein, also anders von mir vielleicht auch schon wieder zu viel da, also es wäre dann eigentlich nur zur FPÖ vielleicht noch und zu den letzten Wahlkämpfen. Ich weiß nicht, zumindest mein Eindruck war, dass die verglichen mit manchen Wahlkämpfen davor eher schaumgebremst war. Ja? Also die, und das widerspricht jetzt nur oberflächlich dem, was du gemeint hast, glaube ich, also der Hass, so wie er noch 2008 und so wirklich die extrem sozusagen aggressive Kampagnen, Wahlkämpfe, offen rassistisch oder noch offener rassistisch, feindselig oder wie immer man das nennt, zu Gewalt aufreizend auch. Ich meine, Strache hat 2006 gesagt, wir haben die Türkenkriege nicht umsonst gekämpft, ja, wir müssen das Büßerhemd ausziehen, den Kampfanzug wieder anziehen. Ja, das waren also 2006, 2008, der Heimstatt Islam und so, das ist weniger geworden. Ja, sozusagen die offene Hetze, wenn man so will. Es gibt natürlich immer wieder diese Ausreißer, aber nicht in den zentral gestalteten Kampagnen. Ja? Sozusagen, es sind eher die schwer zu steuernden Winters und da gibt es mehr Höbert und so weiter, die immer wieder hier ausreißen. Manche werden manchmal gefragt, ob gewollt oder ungewollt. Ich kann keine Antwort geben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Es gibt Leute, die meinen, das ist Teil der autoritär-populistischen Inszenierung, also einen Skandal zu inszenieren, um sozusagen dann quasi die Reaktionsweise eben der Gutmenschen, die quasi mitbedacht wird, von davon wieder zu profitieren, Stichwort Täter-Opfer-Umkehr. Also eben, um sich dann als Opfer der Gesinnungsdiktatur darstellen zu können. Oder eben Susanne Winter in besseren Zeiten, also wie sie bei der FPÖ noch gelitten war, ist sie dort die Jeanne d'Arc der Islamkritik genannt worden. Ja. Eine verurteilte Hetzerin, ja. Das ist keine Hetze, das ist Kritik. Ja? Also so viel auch zum Neusprech, der interessanterweise, es gibt kaum einen rechtsextremen Text, der den Gutmenschen nicht Neusprech vorwirft. Das finde ich auch wieder vom Hintergrund in der These der Projektion oder dass sehr viel an den Zuschreibungen und Vorwürfen eben Projektion ist. Und die Frage ist jetzt, warum hat die FPÖ einen Gang zurückgeschalten in ihrer Agitation, zumindest in den, wie gesagt, zentral organisierten Kampagnen. Zwei Gründe würde ich sagen, zunächst, weil eigentlich alles für sie läuft, gewissermaßen. Ja, sie hat jetzt nicht explizite Verbündete, aber sie hat einen objektiven, sozusagen Verbündeten, und ja, ich glaube, du hast das schon angesprochen, in den Medien, Boulevardmedien, über die haben wir halt noch gar nicht gesprochen, also wir haben vor allen Dingen über das Internet gesprochen, wir haben aber nicht davon gesprochen, wie sich die extreme Rechte, egal ob Bewegung oder Partei und Boulevard, Medienboulevard sozusagen die Bälle zuspielen. Ja? Manchmal stolpert einer dabei, so wie letztens die Kronenzeitung in der Steiermark, Christoph oder Christian Biro, ich glaube, der Chefredakteur, der 1:1 so Best-of-Internet-Gerüchte über Flüchtlinge publiziert hat und dann zumindest kurzfristig, aber ich habe erst am Montag gehört, dass er schon wieder im Amt ist. Also es war, aber immerhin für österreichische Verhältnisse, immerhin eine Pause, also früher auch zur politischen Verantwortungskultur. Und das wäre natürlich, aber da könnte man einen eigenen Abend machen, sich sozusagen das Verhältnis anschauen, ja, zwischen eben den Boulevardmedien, hier vor allem in Krone-Zeitung Österreich heute und dem Rechtsextremismus, die ja zum Teil quasi die Kampagnen führen und fahren, wo dann die FPÖ quasi nur noch einsammeln muss, also die Kampagne selbst gar nicht mehr führen muss, ja, beziehungsweise diese Kampagne dann mit den Boulevardzeitungen führt, also quasi indem man so faximiliziert, Titelseite der Krone oder von Österreich, ein Foto eben, das passiert immer wieder auch auf Facebook, und dann halt sagt, ja, schaut her, so ist es. Ja. Die Flut, ja, der Einwanderungs-, wie es heißt, Tsunami, wie gesagt, Susanne Winter wird 2008 dafür verurteilt. In der Begründung wird explizit Bezug genommen auf die Formulierung Einwanderungs-Tsunami. Heute steht es jeden zweiten noch in der Kronenzeitung. Ja. Also es hat sich auch zwischen 2008 und 2015 was verschoben. Ja. Diese Normalisierung des Rassismus von der ich schon ein paar Mal gesprochen habe, hat sich wahrscheinlich noch einmal beschleunigt. Und gerade, ja, wenn Rassismus sozusagen so normal ist, dann kann die FPÖ als staatstragend erscheinen und auftreten auch. Und sie hat trotzdem, oder gerade deswegen Erfolg, und da bin ich beim mutmaßlich einem Grund davon, nämlich die FPÖ hat, und ich habe das glaube ich auch schon erwähnt, und, oder allgemein für die Rechte, und bei Frauen einen schweren Stand, gerade bei jüngeren Frauen. Ja? Man weiß aus vergangenen Wahlen, beziehungsweise aus einem europäischen Vergleich, je aggressiver und offener rechtsextremer Partei, desto weniger Frauen wählen sie. Was interessant ist, weil Frauen und ganz Europa und Männer gleich rassistisch, gleich antisemitisch sind. Ja? Also auch im Autoritarismus gibt es relativ, also kaum Unterschiede. Ja? Aber sie wählen offenbar, also sie handeln offenbar weniger gemäß ihrer Einstellungen oder Haltungen. 1999 noch nicht, aber 2002 vor allen Dingen, 2006, nein, da waren dann schon neue, aber vor allen Dingen 2002, wo wirklich Gleichstand war, ja, also sozusagen im Elektorat zwischen Männern und Frauen, da hat die FPÖ, da war sie sogar in der Regierung auch, ja, also staatstragend, auch der Wahlkampf war total schaumgebremst und dann, ja, steigt der Frauenanteil. In dem Moment, wo dann ab 2005 Strache, ja, Rache mit Strache, ja, wieder, und über die Daumen so, und ja, dann steigt der Männeranteil wieder. Und die Frauen wählen die FPÖ wieder weniger. Wie gesagt, ohne jetzt weniger rassistisch und antisemitisch zu sein. Aber das zeigt ja auch, Rassismus, Antisemitismus sind nicht die einzigen Gründe für eine Wahlentscheidung, also für die Entscheidung, eine rechtsextreme Partei zu wählen. Das habe ich mich vorher gefragt, und das fand ich eigentlich auch noch irgendwie spannend, obwohl ich nicht weiß, worauf man da sozusagen hinaus will, aber also so als eine von den Schnittmengen von so globale antimodernistische Kämpfe sozusagen, also abseits von Antisemitismus, wäre ja massiver Maskulinismus. Und in, also so, der ist jetzt nicht vorgekommen, aber eben, und ich fand es halt spannend sozusagen, wie hat das was miteinander zu tun, oder ist der vernachlässigbar, oder, also weil ich finde es spannend, wenn du eben, wenn es genau in der Frage von Einstellungen unterscheiden sind nicht, aber sozusagen, weiß ich nicht, die Art des Aktivismus, oder wie... Nein, ich habe sozusagen an zwei Punkten ist zumindest angeschnitten, eben diese Rede vom Gender-Wahnsinn, beziehungsweise dann umgelegt und wenig überraschend eben die Tatsache, der Hinweis auf den männlichen Überhang in diesen Gruppen, egal ob Pegida oder FPÖ. Eben der Maskulinismus, oder in dem Fall muss man fast schon von Hypermaskulinismus sprechen, den halte ich tatsächlich für ganz ein wichtiges Element einerseits des Rechtsextremismus, aber gleichzeitig eine begünstigende Variable, ja, beides. So, das ist ähnlich wie beim Autoritarismus. Das ist auch auf der einen Seite ein Element von Rechtsextremismus, auf der anderen Seite eine Voraussetzung. Ja? Und so auch der Maskulinismus, beziehungsweise hier wäre es vor allen Dingen der gekränkte Maskulinismus. Also auch hier eine narzisstische Kränkung innerhalb sozusagen hegemonialer Männlichkeit. Ja? Die vor allen Dingen in Form des Feminismus, des großen I, ja? Auch natürlich der sogenannten Homo-Ehe. Auch das, also ganz ein wichtiges Thema des europäischen Rechtsextremismus, nicht nur in Osteuropa, meine, dort ist die Homophobie sozusagen blutiger, mörderischer. In Westeuropa artikuliert sie eher politisch in Form der Ablehnung der eben sogenannten Homo-Ehe. Aber auch das würde ich hier mit reinnehmen als Teil eben des gekränkten Maskulinismus. Auch bei Pegida, aber auch im engeren Umfeld der FPÖ gibt es immer wieder zwei, also mal kurz zusammengefasst, sozusagen Europa geht unter, wird islamisiert, Schuld ist eben die US-amerikanische Ostküste, die Globalisten, je nachdem, und die brachten uns einerseits die Umerziehung, auf der anderen Seite Marxismus und Feminismus. Ja? Also das heißt, der Feminismus, die Gleichberechtigung und hier vor allen Dingen das Recht auf körperliche Selbstbestimmung, die Fristenlösung und so weiter, wird ganz klar, also das wird in das europäische Untergangssyndrom reingenommen. Ja? Das heißt, und da sind wir auch wieder aber bei der Bevölkerungspolitik und beim alten Rassismus, die Weigerung der Weißen, und Anführungszeichen, also wie Sie sagen es ohne Anführungszeichen, der europäischen Frauen, Kinder zu bekommen, was wie Eibel Eibelsfeld das nennt, der Kampf der Wiegen. Ja, also das, was projektiv der Gegenseite als Geburten-Dschihad vorgeworfen wird, da nehmen sie sich selbst, sozusagen jetzt eben die Männer in dem Diskurs, als unterlegen wahr. Auch das kennen wir an und für sich vom Rassismus ja seltener. Da gibt es ja eher immer das Gefühl der Überlegenheit. Das scheint mir auch strukturell sozusagen eher in die Nähe des Antisemitismus dann zu führen. Es ist eben auch sehr nah an der Verschwörungstheorie. Und wir brauchen uns deswegen auch nicht wundern, dass wir gerade bei diesen schlimmsten Moslemfressern, und ich verwende jetzt bewusst nur die männliche Form, sowas wie Islamneid wiederfinden. Egal, ob das bei Breivik ist oder bei Werner Königshofer, ja, der eben damals war nur in der FPÖ, eben geschrieben hat über einen muslimischen, ich glaube, Soldaten in den USA, der amok gelaufen ist, wo gar nicht klar war, aber das ist für sie wurscht, das ist sowieso Islamismus, ja. Und er hat die Geschichte, oder ich weiß nicht, ob das stimmt, auf jeden Fall, er behauptet, dass seine Religion beleidigt worden ist, und also unmittelbar, und er sozusagen seine, das gerecht hat. Und wieder, und er sagt, ja, und bei uns darf alles, gell, der Jesus wird aus den Klassen, also das Kreuz wird aus dem Klassenzimmer, und niemand macht was. Also da schwingt es mit, schwingt der Neid mit, und ich würde sagen, es ist sozusagen der Neid auf die phallische Repräsentanz, wenn man so will, da kann ich alles gesprochen, quasi des muslimischen Mannes, so wie er wahrgenommen wird. Ja? Also das, der Islam als Hyperpatriarchat, quasi, auf das man mit Neid blickt. Ja, na, zusammengefasst, ich halte es tatsächlich für einen integralen Teil vom aktuellen europäischen, wenn man so will, Syndrom. Also eben aber in seiner sozusagen Vielgesichtigkeit. Also es tritt nicht immer jetzt eben als sozusagen restaurierte hegemoniale Männlichkeit auf und so direkt, sondern immer als Homophobie, als Antifeminismus, als dann natürlich auch als gewalttätiges Handeln, was hier auch eine Rolle spielt. Es ist ja bekanntlich, kann man ja die Geschlechtervorstellungen des Rechtsextremismus nicht nur in ihrem Dualismus, sondern auch in den Zuschreibungen sozusagen als Fortschreibung oder Radikalisierung der hegemonialen Männlichkeit und dann halt natürlich Weiblichkeit verstehen. Ja? Das heißt, was sozusagen in der herrschenden Geschlechterideologie mit allen Dualismen schon angelegt ist, wird im Rechtsextremismus nur noch zugespitzt. Das heißt, die Stärke, die männlich mit Männlichkeit assoziiert ist, wird im Rechtsextremismus zur Gewalttätigkeit. Ja? Beziehungsweise die Frauen werden als eben schwach und schutzbedürftig. Also Breivik sozusagen hat zwar überdurchschnittlich viele junge Frauen getötet, aber aus anderen, also hängt schon mit Schwäche zusammen, aber sozusagen er rettet Europa, die Tempelritter, wo eben keine Frauen sind, ist ein Männerbund, retten sozusagen die Frauen Europas. Ja. Ein Drittel, nicht ein Drittel ist vielleicht übertrieben, aber sagen wir ein Sechstel dieses Manifest handelt Sexualkrankheiten, Frauen als sozusagen Entstehungsort dieser Krankheiten und Überträgerin dieser Krankheiten, ganz interessanterweise, und natürlich die fremden Männer, die unsere Frauen sozusagen im Raum vergewaltigen und so. Ja, wie gesagt, und die Rede oder die Forderung dahinter, Europa ist entmännlicht worden und muss sich sozusagen wieder quasi seiner Männlichkeit besinnen, heroisch werden. Das ist so die Formulierung im Rechtsextremismus. Und das beginnt in der Schule sozusagen oder bei Vorschlägen eben wieder richtige Männer zum Beispiel zu erziehen. Also darum auch dieses wirklich panische, hysterische Anrennen gegen alles, was irgendwie, also in Schule, im Kindergarten, irgendwie in Lockerung, nach Lockerung dieses Geschlechterdualismus ausschaut. Ja, also, das ist wirklich, das trifft sie, also es ist nicht nur gespielt, davor haben sie wirklich panische Angst. Ja. Manche meinen sogar, das ist sozusagen die erste quasi wahrgenommene Verwischungsmöglichkeit, sozusagen in der individualgeschichtlichen Entwicklung, dass diese Differenz, Gerrit Rommelsbacher, weniger psychoanalytisch, hat ja auch darauf hingewiesen, Stichwort Dominanzkultur, ja, dass diese Differenz der Geschlechter, nicht jetzt für sich, sondern in patriarchalen Verhältnissen, in christlich-abendländischen Verhältnissen, wie säkularisiert auch immer, dass diese sozusagen Geschlechterdifferenz oder die Wahrnehmung dieser Differenz und alle diese Ängste, die dranhängen, ja, alle späteren Formen, eben Stichwort Rassismus, Antisemitismus, eigentlich determiniert. und das ist jetzt keine Hauptwiderspruchsthese, keine neue, sondern ja, finde ich einfach ein spannender Hinweis auch. Und auch von Freud gibt es sozusagen von der anderen Seite eben diese berühmte Formulierung, sozusagen die Ursache des Antisemitismus ist Kastrationsangst. Ja. Auch eine sehr frühe Angst, die quasi dann später den Antisemitismus, die eben auch mit Geschlecht, beziehungsweise mit der Angst sein, Geschlecht unter Anführungszeichen verlieren zu können, zu tun hat. Ja, das ist so eine Normalisierung von Rassismus. Aha. Also ich habe das Gefühl, dass es auch einfach zu beobachten ist, eben, dass Rassismus eben quasi so in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Genau. Und vor allem auch in ja, vielleicht am rechten Parteien. Und eben zu Sachen wie zum Beispiel jetzt der aktuelle Integrationsplan, den wir haben, wo ja Gleichstellung von Mann und Frau sehr hochgeschrieben wird, gleichzeitig in Oberösterreich eine Landesregierung ohne Frauen, in der ja auch, so wie auch der Femonationalismus davon redet, dass dadurch im Rassismus verschleiert wird. Was macht das mit dem Rechtsextremismus dann? Also kann das, arbeitet das irgendwie zusammen? Oder? Unbedingt, unbedingt. Das ist sozusagen die Normalisierung ist quasi der Humus sozusagen der Erfolge des Rechtsextremismus. Das Problem ist auch damit, und das haben wir vielleicht in Westeuropa noch nicht, oder ja vielleicht, aber das würde ich mal so zur Diskussion stellen, zumindest in Osteuropa zeigt sich, dass in dem Ausmaß, wie bestimmte Positionen normalisiert werden, sozusagen man muss sich das Ganze sozusagen als Einheit vorstellen, quasi dass die politisch oder wie immer man sich vorstellt, die Mitte und das ist die extreme Rechte, ja, und sozusagen mit Normalisierung von Rassismus rutscht sozusagen die Mitte nach rechts, das heißt aber die Rechte rutscht auch nach rechts, ja, das heißt, es heißt nicht, dass jetzt auch in Westeuropa sozusagen mit Normalisierung des Rassismus oder jetzt zumindest in Österreich die extreme Rechte jetzt noch extremistischer geworden wäre oder dass zum Beispiel die Gewalttaten sozusagen im selben Ausmaß jetzt gestiegen werden wie zum Beispiel in Ostdeutschland, Skandinavien oder in Osteuropa. Aber ich glaube natürlich schon, dass es Rechtsextremismus begünstigt. Ja. Also das zweifelsohne. Und es ist in manches eben Normalisierung verweist eben eher auf so einen Prozesscharakter, der, ja, es gibt natürlich Akteure, Subjekte, aber es ist vor allen Dingen ein Prozess. Ja. Und ich will gar nicht sagen, natürlich, unter Anführungszeichen, gibt es, unter Anführungszeichen bitte, Schuldige. Wir haben die bürgerlichen Medien schon angesprochen, wir haben über die Politik gesprochen und da möchte ich noch einmal an das anknüpfen, was du gesagt hast, nämlich in dem Fall ist es vor allen Dingen die ÖVP, aber es betrifft auch die SPÖ, dass quasi die Reaktion, und das nicht auf Österreich beschränkt, wir haben das auch in Frankreich gehabt und in anderen Ländern und immer mit demselben Ergebnis, dass in dem Ausmaß, wie nicht rechtsextreme Parteien sozusagen dem Rechtsextremismus entgegenkommen und das auch Teil der Normalisierung, indem sie die Forderungen zuerst nicht mehr entschieden ablehnen und im nächsten Schritt dann sogar übernehmen und umsetzen, ja, wie das eben jetzt auch passiert mit dem sogenannten Asyl auf Zeit, wirklich uralte Forderungen aus der FPÖ, aus dem Rechtsextremismus und aus dem Vorfeld, ist mittlerweile ja, fast zur Regierungsposition. Ich meine, ich glaube, SPÖ ziert sich noch ein bisschen. Und ja, wir kennen ja den Diskurs dahinter, im Glauben damit der extremen Rechten das Wasser abzuschneiden oder abzugraben, wie man sagt. Das hat sich aber noch nie bewahrheitet, oder weder in Ungarn, noch in Frankreich, noch in Österreich. Und auf die Verlogenheit dieses Diskurses hast du selber hingewiesen, also mit dem sozusagen mit dem Hinweis auf die Gleichzeitigkeit eben von Frauenrechten zu sprechen und dann eben eine frauenfreie Landesregierung zu haben. Oder noch zynischer, weil es war wirklich im selben Atemzug, Bundesministerin Johanna Mikl-Leitner im Zusammenhang mit Paris, Verteidigung der Grundwerte, und wirklich im nächsten Satz kommt die Fußfessel. Ja. Also wo ist der Grundwert? Also wie ist Rechtsstaatlichkeit jetzt ein Grundwert? Ist Unschuldsvermutung ein Grundwert oder nee? Also das ist das Problem an diesem Diskurs, ja. Das heißt, es schadet auch, man nennt jetzt so, es klingt vielleicht konservativ, ich will jetzt keine Werte verteidigen, ja, aber sowas wie wenn man als Grundwert wirklich Emanzipation Und ja, von mir aus nehmen wir eine Rechtsstaatlichkeit. Wir können, ja, wir müssen ja auch sozusagen im Rückzugsgefecht ja, auch was verteidigen, was wir ja eigentlich ablehnen und kritisieren. Ja, und dann sehen wir gleichzeitig, wie das verraten wird. Und das Problem, das sehen die Leute auch. Das heißt, dass der Diskurs verlogen ist, wissen eigentlich alle Beteiligten. Ja? Und das tut aber sozusagen der Sache nichts Gutes, ja? Weil es keiner zugibt. Ja? Es wird nur sozusagen, und das haben wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, quasi das Schweigen organisiert im Vorwurf an die anderen. Ja? Indem Michel Leitner oder Kurz den Muslimen pauschal unterstellt, Probleme mit unseren Grundwerten zu haben, organisieren sie das Schweigen um den Verrat der Grundwerte hier durch ihre Politik. Ich glaube, da besteht ein Zusammenhang.